Versetzen wir uns zurück in die Zeit des frühen Kambriums, vor rund 538,8 bis 509 Millionen Jahren. Das mag sich nach einem seltsamen Ort für den Anfang eines Buches über tropische Wälder anhören. Die Zeit ist nach Cambria benannt, dem lateinischen Namen für Wales. Aber in dieser berühmten Periode der Erdgeschichte kam es zur Auseinanderentwicklung der komplexen Lebensformen. Ein Vorgang, der häufig als kambrische Explosion bezeichnet wird. Damals entstanden letztlich die evolutionären Abstammungslinien aller vielzelligen Tiere, die es heute noch auf der Erde gibt. Würden wir in die deutlich wärmeren Ozeane des frühen Kambriums hinabtauchen, wir würden viele verschiedene Arten von Trilobiten sehen. Charakteristische, asselähnliche Gliederfüßer, deren Fossilien manch einer sicher kennt. Außerdem andere wirbellose Tiere, die nach Beute jagen, Aas verwerten und Kleintiere aus dem Wasser filtern, während die Ökosysteme im Meer gerade eine vertraute Form annehmen. Würden wir aber aus dem Gewimmel im Meer heraussteigen und an Land gehen, so würde uns eine scheinbar öde, geradezu apokalyptische Landschaft begrüßen. Die Kontinente bestünden aus trockenen Felslandschaften und die wichtigsten Lebewesen existierten in Form von Mikrobenfilmen, die sich hier und da über Oberflächen hinzögen. Darüber hinaus wären die einzigen sichtbaren Anzeichen für Leben an Land vereinzelte, schneckenähnliche Weichtiere, die sich vorsichtig aus den Ozeanen an Land wagten und sich bemühten, mit den wenigen verfügbaren Bissen ihr Leben zu fristen. Im frühen Kambrium gab es an Land keine Vielfalt der Lebewesen, ganz zu schweigen von etwas, das wir mit einem tropischen Wald in Verbindung bringen würden. Andererseits war die Welt aber nach den üblichen Klimaklassifikationssystemen ganz sicher tropisch, denn diese Bezeichnung gilt für ein Klima mit monatlichen Durchschnittstemperaturen von 18 Grad Celsius oder mehr. Im Kambrium lag die weltweite Durchschnittstemperatur mit rund 19 Grad Celsius erstaunliche 5 Grad höher als heute, und noch bis zum Beginn des Devons, vor 419 Millionen Jahren, blieb sie bei durchschnittlich 18 Grad. In dieser tropischen Welt erschienen die ersten Landpflanzen auf der Bildfläche und vollführten mit einem alchemistischen Geschick, von dem wir nur träumen können, ihren größten Kunstgriff. Fast jeder hat wohl in der Schule schon einmal etwas von der Photosynthese gehört, dem Prozess, durch den die meisten Pflanzen und manche Bakterien die Sonnenenergie nutzen, um Kohlendioxid, CO2, aus Luft oder Meer in Zucker und Sauerstoff, O2, umzuwandeln. Aber man vergisst nur allzu leicht, welche grundlegende Bedeutung dieser Prozess für das Leben hat. Zu Beginn des Kambriums, als es noch keine Landpflanzen gab, vollzogen zwar einige Bakterien und Meeresalgen bereits die Photosynthese, aber der CO2-Gehalt der Atmosphäre lag bei ungefähr 4500 Volumeneinheiten je Million und damit 10-mal höher als heute. Gleichzeitig machte der Sauerstoff nur rund 7% der Erdatmosphäre aus, ungefähr ein Drittel des heutigen Wertes. Unsere Rundreise über die Landflächen des frühen Kambriums würden wir deshalb nur mit Sauerstofftanks überleben. Außerdem fehlten mit den Pflanzen auch die Wurzelsysteme, die heute Gestein abbauen und unentbehrliche Nährstoffe für die meisten Nahrungsketten freisetzen. Diese blieben also in der harten Erdkruste eingeschlossen.